Wir sind selber dabei, uns Klarheit zu verschaffen über das Phänomen der Inflation, wie das zu erklären ist. Denken auch, dass wir da uns der Sache ganz gut annähern können mit den theoretischen Instrumentarien, was so auch in der letzten Zeit entwickelt wurde. Aber trotzdem ist das Ganze auch noch sehr durchaus nicht klar und auch kontrovers. Und deswegen haben wir gesagt, ja, dann machen wir das doch als Werkstattgespräch, also quasi auch die Möglichkeit, den Leuten, die sich damit beschäftigen bei Krisis, beim Denken zuzuschauen und dann natürlich auch sich in die Debatte, in die Diskussion mit einzumischen. Inflation, warum wir das Thema gewählt haben, ist, glaube ich, einigermaßen einleuchtend. Wir haben in den letzten, vor allem im letzten Jahr einen ungeheuren Preisschub erlebt, wie es ihn schon lange nicht mehr gab. Vor allem natürlich auch bei Energiegütern, aber auch bei anderen. Und diese Entwicklung findet nicht nur in Deutschland statt, in Europa, sondern auch in vielen anderen Ländern, insbesondere in den USA haben wir derzeit eine Inflation von 7%. Und diese Entwicklung findet vor dem Hintergrund statt, dass lange Zeit gesagt wurde, Inflation ist tot. Ja, es gab auch in der Volkswirtschaftslehre viele Ökonomen, die diese These vertreten haben. Die diese These vertreten haben. Und nun plötzlich ist die Inflation wieder da. Und es gibt vor allem auch in der Öffentlichkeit, in der öffentlichen Debatte eine breite Forderung danach, dass jetzt die Geldpolitik geändert wird. Also die allgemeine Auffassung ist ja, Inflation wird von der Zentralbank beeinflusst. Die Geldpolitik ist ja auch offiziell ausgerichtet darauf, einerseits Inflation zu verhindern, andererseits das offizielle Ziel ist ja, so eine kleine Inflation von 2% zu erreichen. Damit wurde auch begründet, diese Nullzins- und Negativzinspolitik der letzten Jahre. Und nun kommt also die Situation, dass die Inflation wieder da ist und dementsprechend auch die Forderung an die Zentralbank hier, die Geldpolitik zu ändern. Ja, Geldpolitik ändern. Die USA haben schon damit angefangen, oder die Fed hat damit angefangen. Hat schon die ersten Zinsschritte getan nach oben und angekündigt, dass weitere Folgen werden. Und ich gebe jetzt mal das Wort an Peter. Peter Samohl ist ja auch ein Krisisautor, den viele schon kennen, die verschiedenen Schriften. Heinz Lohhoff ist der andere bekannte Krisisautor. Und dann haben wir heute noch Samuel Küpers dabei, der, wie er selber sagt, bei Krisislose herumgeistert, also schon länger so in diesem Zeit, einiger Zeit in unserem Diskussionszusammenhang und studiert Sozialwissenschaften, hat sich sehr viel auch mit Ökonomie beschäftigt. Und da gibt es eben auch in diesem Kreis intern schon eine längere Debatte, unter anderem auch über das Thema der Inflation. Und ich gebe jetzt erstmal das Wort an Peter. Peter, diese Forderung, dass die Zentralbank jetzt die Geldpolitik oder Zentralbank kennen, die Geldpolitik ändern sollen, also mit der Politik des billigen Geldes Schluss machen sollen, was steht dahinter? Also wie erklärt sich diese Forderung? Schönen guten Abend erstmal in die Runde. Dahinter steckt die sogenannte Quantitätstheorie. Das ist eine ganz bestimmte Herangehensweise an die Inflationsthematik, die auch bei den Ökonomen, also bei den führenden Ökonomen, zumindest in Deutschland, aber auch in den meisten anderen Ländern, eigentlich die bevorzugteste ist. Und ich habe mir gedacht, ich mache es mir heute mal relativ leicht, indem ich diese Theorie selber vertrete. Die ist nämlich eigentlich auch relativ simpel. Und zwar, ich sage es jetzt mal einfach mit einem Satz, besteht sie darin, dass einfach die Geldmenge der Warenmenge gegenübersteht und wenn es viel Geld gibt, dann muss das viele Geld sich sozusagen auf die wenigeren Waren verteilen. Das heißt, die Einzelware kostet dann mehr. Und wenn es wenig Geld gibt, dann werden die Waren halt billig, weil es dann ja wenig Geld gibt, das den Waren gegenübersteht. Das ist eigentlich fast schon die ganze Theorie. Um das vielleicht noch mal ein bisschen zu verbildlichen und zu veranschaulichen, dann ist mir die Idee gekommen, dass es da einen sehr schönen alten Donald Duck Comic dazu gibt. Der stammt aus dem Jahr 1951, ist noch von dem legendären Zeichner Karl Barks, wem das was sagt, nicht Marx, sondern Barks mit B und CKS am Ende. Das ist einer der, das ist eigentlich der beste Zeichner, der jemals Disney Comics gemacht hat. Der hat zwar nicht Donald Duck selbst erfunden, aber praktisch alle anderen Nebenfiguren, unter anderem auch Dagobert Duck, die bekanntlich reichste Ente der Welt. Und der spielt auch eine wichtige Rolle dabei. Die Geschichte ist eigentlich, geht folgendermaßen. Donald Duck wünscht sich, dass jeder Mensch einfach 1 Million Taler haben sollte. Dann wäre doch allen gedient, jeder wäre reich, keiner müsste mehr arbeiten und allen würde es gut gehen. Ja, und manchmal gehen Wünsche auch in Erfüllung. Es passiert nämlich Folgendes. Ein riesiger Wirbelsturm fährt in Dagobert Ducks Geldspeicher rein, holt alles Geld raus und verteilt es schön gleichmäßig unter alle Einwohner von Entenhausen. Und auf einmal hat jeder 1 Million. Und ja, was dann passiert ist, Donald ist auch dabei, der hat auch 1 Million abbekommen. Und der geht natürlich sofort auf Weltreise. Ja, dummerweise kommen alle anderen auch auf die Idee, erstmal eine Weltreise zu machen. Und Donald will mit seinem Auto losfahren, hat aber nicht genug Benzin, will tanken fahren, ja, und dann steht an der Tankstelle leider, ja, geschlossen, Besitzer ist auf Weltreise. Ja, ist natürlich ein bisschen blöd, dann will er zum Trost erstmal einen Kaffee trinken gehen, dann findet sich vor dem Kaffee auch ein Schild, ja, geschlossen, Besitzer ist auf Weltreise, dann will er mit dem Bus fahren, ja, Busse fahren auch keine mehr, alle Busfahrer sind auf Weltreise, naja, und so stellt sich ganz schnell raus, ja, wenn alle 1 Million haben, dann wird nichts mehr produziert und dann geht eigentlich gar nichts mehr. Der Einzige, der noch produktiv tätig ist, ist Dagobert Duck. Wunderbare Arbeitskritik, würde ich sagen, oder? Ja, ja. Bitte? Eine wunderbare Arbeitskritik, oder? Ja, auch. Aber ich glaube, der Karl Barks, das muss ich noch sagen, also der Zeichner war ein sehr konservativer Knochen. Der hat es mal umgekehrt gemeint, aber wir müssen uns ja nicht seiner Haltung anschließen. Also, dass man nur für Geld arbeitet, genau, das wäre die Kritik daran, beziehungsweise überhaupt nur für Geld produziert. Ja, aber Inflation ist ja unser Hauptthema. Ja, der Einzige, der noch was produziert, ist Dagobert Duck, der hat ja alles verloren. Der praktischerweise befindet er sich gerade auf seinem Landgut und baut Nahrungsmittel an und die verkauft er dann zu überhöhten Preisen. Und am Ende dieses Comics hat er einfach sein ganzes Geld wieder, weil er alles zu diesen überhöhten Preisen verkauft. Also ein Frühstücksei kostet zum Beispiel 100.000 Taler. Und naja, mit solchen Preisen hat man natürlich schnell sein Geld wieder zurück. Und dann ist er wieder reich, alle anderen sind arm oder vielleicht Durchschnittsverdiener. Und naja, die Entenhausener Welt ist wieder in Ordnung sozusagen. Also was man da jetzt daraus lernen kann, ist, wenn die Entenhausener vielleicht gewusst hätten, dass jeder 1 Million hat und nicht nur jeweils man selbst, denn das war ja offenbar der Fehlschluss jedes Einzelnen, dann hätte sich wahrscheinlich auch sehr schnell rausgestellt, dass es im Grunde egal ist, ob jeder 100 Taler hat oder 1 Million, weil diesem Geldbetrag, den man einfach hat, steht da einfach eine bestimmte Menge produzierter Waren gegenüber, so die Theorie, und von daher ist eigentlich die Geldmenge, muss ich einfach dann entsprechend anpassen. Was man, also nochmal sozusagen, damit ist eigentlich nochmal diese Quantitätstheorie veranschaulicht. Man kann, und das sind meine abschließenden Worte zu der ganzen Thematik, man muss sich das so vorstellen, das Geld stellt sozusagen praktisch eine eigene Sphäre dar und die Waren stellen eine eigene Sphäre dar. Und dann begegnen die sich. Und dann wird sozusagen ausgemacht oder dann stellt sich schnell heraus, wie viel Geld die jeweils einzelne Ware wert ist. Und das ist im Grunde schon die ganze Quantitätstheorie. Daran gibt es Kritik, aber dafür ist Samuel zuständig. Ja, genau. Ich würde dann mal übernehmen, von mir auch nochmal Hallo an alle. Ich würde noch was tiefer in die Quantitätstheorie eintauchen, weil ich denke, die lässt sich am besten widerlegen, indem man halt einfach ihre Behauptungen auflistet. Und zwar werde ich mich darauf besonders auf eine Auslegung der Quantitätstheorie beziehen, nämlich die monetaristische. Die Monetaristen ist eine Gruppe von Ökonomen, die, genau, also der bekannteste von denen ist Milton Friedman. Und die postulieren, Inflation ist immer und überall ein monetäres Phänomen. Heißt, steigende Preise, das hat immer mit der Geldmenge zu tun. Und die Quantitätstheorie lässt sich eigentlich auf drei Grundannahmen herunterbrechen. Und genau, da werde ich halt im Folgenden auch erklären, was daran schwierig ist. Die erste Grundannahme ist die Quantitätsgleichung. Das besagt erstmal nur, dass eine bestimmte Geldmenge mit einer bestimmten Umlaufgeschwindigkeit einer bestimmten Warenmenge mit einem bestimmten Preis gegenüberstehen. Daran ist erstmal nichts auszusetzen, weil ja, das ist, damit ist ja nichts gewonnen mit dieser Erkenntnis. Das ist ja ein Truism. Das ist halt so. Jetzt sagen die aber in der zweiten Grundannahme, dass die Umlaufgeschwindigkeit konstant ist und auch, dass die Gütermenge konstant ist. Wenn man das jetzt mal in Form der Gleichung aufstellt, dann hat man M mal V, das ist Gütermenge mal Umlaufgeschwindigkeit, gleich Preisniveau, also die Höhe der Preise, mal die Gütermenge. Und jetzt sagen die V und Y, also Umlaufgeschwindigkeit, Warenmenge, sind beide konstant. Das heißt, wir haben auf jeder Seite je eine Variable und eine Konstante. Und im nächsten Schritt folgern die daraus auch noch eine Richtung, in die man diese Gleichung lesen kann. Die sagen nämlich, okay, wenn wir die konstante Umlaufgeschwindigkeit haben und die Geldmenge erhöhen, heißt, wie es ja in den Medien auch immer so heißt, Geld in die Wirtschaft reinpumpen, was ja immer so schön unspezifisch ist, dann muss daraus natürlich folgen, dass P steigt, weil die Gütermenge ist ja auch konstant. Das Problem ist, diese Annahmen sind relativ willkürlich und empirisch auch nicht so ganz stichhaltig, aber dazu wird Ernst auch später nochmal ein bisschen mehr sagen. Jetzt ist es so, dass die Umlaufgeschwindigkeit ganz sicher nicht konstant ist. Wir können nämlich zum Beispiel in Krisen sehen oder insgesamt in Phasen von Unsicherheit, dass die Leute ihr Kaufverhalten stark verändern, dass die zum Beispiel Einkäufe weiter nach hinten verlagern, zum Beispiel bei einer Deflation, weil die denken, dass ihr Geld irgendwann später mehr Wert hat oder mehr Kaufkraft hat, dass sie sich davon später mehr kaufen können. Bei einer Inflation zieht man vielleicht größere Käufe vor. Heißt, die ist auf jeden Fall nicht konstant. Als zweites, die Gütermenge, die ist natürlich auch nicht konstant, weil es gibt ja immer einen bestimmten Zweck, den man mit einer Erhöhung der Geldmenge erreichen will. Wenn man zum Beispiel Staatsausgaben nimmt, der Staat erhöht die Geldmenge, indem er Staatsausgaben tätigt, dann macht er das ja, um zum Beispiel die Produktion anzukurbeln. Durch das Ankurbeln der Produktion entstehen natürlich auch mehr Güter. Das heißt, letztendlich haben wir eben nicht eine Gleichung mit zwei Variablen und zwei Konstanten. Wir haben vier Variablen. Und das heißt, wenn wir an einer Variable was drehen, dann wissen wir überhaupt nicht, was mit den anderen drei Variablen passiert. Somit fällt dieser ganze Zusammenhang oder diese ganze Kausalität, die damit behauptet wird, auseinander. Genau. Außerdem lässt sich das auch eher beobachten, einerseits empirisch beobachten, andererseits ist es auch logisch. Wenn Preise steigen, dann gibt es natürlich einen erhöhten Bedarf nach Geld. Deswegen sieht man auch immer, dass erst die Preise steigen und dann die Geldmenge, also dass die Geldmenge sich anpasst. Leider hantieren immer noch sehr viele führende Ökonomen und Ökonominnen nach dieser Idee, mal in dieser radikalen Ausprägung, mal ein bisschen abgeschwächter. Und das führt dann halt dazu, dass immer noch so das Hauptwerkzeug oder das Hauptinstrument zur Bekämpfung von Inflation ist das mutwillige Herbeiführen einer Rezession, indem man halt die Leitzinsen zum Beispiel extrem hochsetzt, indem man das Geld zurückstellt, Geld, was eigentlich gebraucht wird, um Investitionen zu tätigen, damit sich so eine Wirtschaft auch erholen kann, wird halt verknappt. Und genau, deswegen kommt es dann zu Rezessionen. Und ja, ein anderer Kritikpunkt ist, daran musste ich auch denken, als Peter eben die Geschichte erzählt hatte, die Idee, die Friedman hatte, von, von Geldpolitik kommt ziemlich nah an diesen Wirbelsturm heran, der das Geld halt an alle Leute verteilt. Bei ihm ist es ein Helikopter, der das tut, in einem Gedankenexperiment. Ein Helikopter, der über eine Volkswirtschaft rüberfliegt und Geld abwirft. Und jetzt hat Milton Friedman diese seltsame Idee, okay, da sind jetzt ganz viele Bürger in dieser, Bürgerinnen und Bürger in dieser Volkswirtschaft und die haben auf einmal zu viel Geld, was auch immer das heißen mag. Und die wollen dieses zu viele an Geld jetzt schnellstmöglich loswerden. Das heißt, die ziehen los und geben das direkt aus. Dadurch gibt es einen Überschuss an der Nachfrage. Das Angebot konnte sich noch nicht anpassen. Und deswegen schießen die Preise in die Höhe. Aber das ist halt ziemlicher Quatsch, weil wann hat man zu viel Geld? Das ist, ist irgendeine sehr merkwürdige Vorstellung, die mit der Realität wenig zu tun hat. Außerdem ist halt Geldschöpfung nachfragegesteuert. Das heißt, wenn du als kreditwürdiger Unternehmer zu einer Bank hingehst und sagst, ich will einen Kredit, dann bekommst du deinen Kredit. Du bekommst aber nicht irgendwie Geld geschenkt von der Bank. Das heißt, gegen den Willen von Leuten kann nicht irgendwie Geld einfach in die Wirtschaft gepumpt werden, sondern Geld ist halt komplett nachfragegesteuert. Genau, also das erstmal so zu den Beispielen, warum die ganzen Annahmen nicht ganz hinhauen. Es wird dann, also das erkennen natürlich auch neoklassische Ökonomen an, aber die Argumentation ist dann, ja gut, unsere Annahmen müssen nicht realitätsnah sein, solange sie in der Empirie hinhauen. Das Problem ist halt, in der Empirie haut das dann auch nicht so ganz hin. Dazu kann aber Ernst wahrscheinlich noch ein bisschen mehr zu sagen. Ja, danke Samuel erstmal. Und dann würde ich tatsächlich auch an Ernst gleich weitergeben. Stichwort Empirie. Die Behauptung ist ja, die Zentralbanken haben also ihren Teil dazu beigetragen, dass die Inflation so niedrig war. Also zumindest ist das die implizite Annahme über die letzten Jahre, fast Jahrzehnte hinweg. Und jetzt kommt eben die Forderung, so jetzt seid ihr dran, aber Zentralbanken, tut mal was, damit die Inflation wieder absinkt, ja, oder nicht erst in die Höhe schießt. So, stimmt denn das überhaupt empirisch? Also wie ist denn da der Zusammenhang zwischen Geldmenge und Inflationsentwicklung in den letzten, sagen wir mal, 20 Jahren, 20, 30 Jahren? Kann man darüber überhaupt diese Quantitätstheorie belegen? Oder was würdest du dazu sagen? Das erste Mal, diese Quantitätstheorie ist ja uralt. Urheber ist ursprünglich übrigens ein gewisser Kopernikus, so lange gibt es die schon. Und es gibt keine Zeit, die schlechter zum Beleg taugen würde als die letzten 50 Jahre dieser Quantitätstheorie. Also Tatsache ist es tatsächlich, dass die Geldmenge steil angestiegen ist, also jetzt auch in der Corona-Krise noch einmal eine Beschleunigung stattgefunden hat. Also wenn man M1 zugrunde legt, das ist Bargeld, Sichteinlagen, also das ist so die unmittelbar von den Zentralbanken ausgegebene Geldmenge, dann ist die, also während Corona in Europa teilweise bis 16% gestiegen, hochgeschossen. Und in den USA um 71%. Das ist also ziemlich dramatisch. Aber grundsätzlich geht die Geldmenge seit den Reaganomics nach oben. Also seit den 80er Jahren deutlich. Ich habe da Statistiken, die beziehen sich jetzt auf Europa erst einmal, wie da die Geldmengenentwicklung war, jetzt auch im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt. Aber kannst da mal die erste einblenden? Das ist, genau. Also da ist eben diese Geldmenge M3, da sind auch, ist alles Mögliche drin, da sind auch Kapitalmarktpapiere drin. Das ist die, mit den Geldmengen ist so eine Sache, da wird eben mit verschiedenen operiert jeweils. M3 ist eine relativ weit gefasste, da ist also auch Geld, was von den Geschäftsbanken geschöpft wird, mit drin. Und da sieht man eben, dass die die Statistik hier, die ging nur bis 2012, aber man sieht eben deutlich, dass die Geldmenge wesentlich schneller steigt als das Bruttoinlandsprodukt. Und zwar eben schon in dieser Phase. Und wir haben in der und es gilt auch für andere Geldmengen, also etwa eben für M1, die enger gefasst ist. Da habe ich jetzt eine Statistik gehabt, Norbert, die andere, für die, auch wieder für die Eurozone. Ich sehe sie noch nicht. Und da gibt es eben eine Verlagerung eben nach diesem Crash von 2007, 8, 9. Da geht es eben mehr in dieses Geld, was direkt von der Zentralbank geht. Und das geht eben steil nach oben. In dieser Zeit aber haben wir eben nicht unbedingt steigende Inflationsraten. Und da hätten wir die dritte Skala, die hier eben die Brücke dann zur Inflation schlägt. Das ist jetzt bezogen auf Deutschland. Da haben wir also seit die Inflationsentwicklung seit 1951. Und da sehen wir die hohen Raten, das war in den 70er Jahren und dann noch einmal kurz dieser Boom zur Wiedervereinigung. Und danach sinkt, während die Geldmenge eben die ganze Zeit nach oben geht. Und zwar eben sowohl M3 als auch dann später schwerpunktmäßig M0. Also dieser empirische Zusammenhang, der haut da einfach nicht hin. Sondern irgendwie haben wir die Merkwürdigkeit, dass eben die Inflation sinken kann, obwohl die Geldmenge oder das, was da ausgewiesen wird, nach oben geht. Also dieser Zusammenhang ist irgendwie etwas komplizierter als die Quantitätstheorie, den aufmacht. Und ich hätte vor dem Hintergrund eben gerade auch in der heutigen Situation einige Kritiken auf der Quantität, gegen diese Quantitätstheorie, insbesondere in der Gestalt der monetaristischen Prägung. Also die erste Annahme, die hat ja der Samuel schon erwähnt, nach der Quantitätstheorie gehen alle monetaristischer Prägung, alle Teuerungen von der Geldseite aus. Das sehe ich etwas differenzierter. Es gibt Teuerungsschübe, die gehen von der Geldseite aus und es gibt welche, die gehen von der Güter- und Warenseite aus, also von realwirtschaftlichen Schwierigkeiten. Und da würde ich eben gerade die heutige Inflation und ihren Ausgangspunkt eindeutig auf der Güterseite anordnen. Also die meisten Sachen dürften ja bekannt sein, warum da inflationäre Entwicklungen zu verzeichnen sind. Das eine ist eben die nach dem Wiederanspringen der Konjunktur steigenden Rohstoff- und Energiepreise. Also weiß jeder, der irgendwie in der letzten Zeit eine Gasrechnung gekriegt hat, was da passiert ist. Heizölpreise, die sind letztes Jahr um 35% hochgeschossen. Erdgas kommt jetzt im Augenblick gerade an. Und Lebensmittel und dergleichen. Also das ist ein zentraler Punkt gewesen. Also ein ganz bestimmtes Segment von Waren, was da sich verteuert hat. Und das zweite Problem, was eben wesentlich war, sind eben die berühmten gerissenen Lieferketten, die eben dazu führen, dass die produktiven Kapazitäten, die da sind, nicht genutzt werden können. Und da ist natürlich mit diesem Instrumentarium, was die zuständige Instanz in der Hand hat, die Zentralbanken dieser Welt, die hat da insofern übrigens Schwierigkeiten, weil sie weder Erdöl fördern, noch Gas liefern, noch eben die gerissenen Lieferketten flicken kann, sondern ihr Instrumentarium eigentlich an den Ursachen der aktuellen inflationären Prozesse vorbeigeht. Also das ist ein Riesenproblem. Und sie kann zwar indirekt Einfluss nehmen und hat aber eben ein legitimatorisches Problem im Augenblick. Und zwar ein massives. Die ganze Zeit ist eben der Norbert hat ja drauf schon kurz verwiesen, diese Niedrigzins- bzw. Negativzinspolitik damit gerechtfertigt worden. Wir müssen eine Deflationskrise verhindern. Wir müssen die Preise irgendwie nah an die 2% Inflationsziel bringen. Und jetzt sind die plötzlich in den USA bei 7, bei uns bei 5,3. Ergo Umkehrschluss, jetzt müssen wir irgendwie diese Maßnahmen zurückdrehen. Das ist allerdings in einer Situation, wo eben die gesamte Weltwirtschaft eben nicht abhängig geworden ist und das Funktionieren dieser Ökonomie eben von dieser permanenten Geldzufuhr. Also die Zentralbanken haben ja jetzt nicht aus Jux und Tollerei angefangen, diese Niedrigzinspolitik zu machen, sondern das war eben die Form, wie sie den letzten Crash aufgefangen haben und seitdem eben diese Dynamik der fiktiven Kapitalschöpfung aufrechterhalten. Und jetzt geht es da in einem Moment, diskutiert man über einen Kurswechsel, wo das eben diese Notwendigkeit der Bezuschussung und der Alimentierung und des Reinpumpens von fiktivem Kapital und des Neuerzeugens nicht verschwunden ist. Also das sehe ich jetzt auch als das große Problem dieser Situation, in der wir gerade drin sind, dass also dieses Instrumentarium für diese Art von Inflation nicht ausgelegt ist und aber entsprechende Nebenwirkungen seinen Einsatz haben wird. Aber jetzt bin ich ein wenig abgeschweift vom Ausgangspunkt. Ich wollte noch zur Quantitätstheorie ein paar Takte sagen. Vielleicht kurz, dass ich nochmal so ein bisschen zusammenfasse, was ja. Du sagst. Also du sagst, es gibt zwei Ursachen oder zwei Formen der Inflation. Die eine, die ausgelöst wird durch auf der Ebene der Gütermärkte. Damit haben wir es jetzt aktuell zu tun. Und die andere, die ausgelöst wird auf der Ebene des Geldes. Und der haben wir jetzt noch nicht gesprochen. Oder jedenfalls du hast noch nicht davon gesprochen. Ja. Aber die These, die im Raum steht, ist ja, die Geldpolitik der letzten 10 bis 20 Jahre, vor allem 10 Jahre seit dem, 15 Jahre seit dem Crash, dem letzten Finanzmarktcrash, die hatte gar nichts mit der Inflation zu tun, sondern die war darauf ausgerichtet, die Dynamik des fiktiven Kapitals, also die Dynamik an den Finanzmärkten wieder in Gang zu bringen und in Gang zu halten. Die offizielle Ideologie war aber, das wird getan, um die Inflation niedrig zu halten. Und jetzt, fasse das jetzt auch nochmal so für mich zusammen, wäre ja quasi diese Ideologie, die Legitimation, die immer vorgetragen wurde, Zentralbanken senken die Zinsen, um die Inflation niedrig zu halten, die schlägt jetzt auf die Zentralbanken zurück, weil jetzt gefordert wird, ändert eure Geldpolitik, obwohl die jetzige Inflationsentwicklung gar nichts mit den Geldmärkten zu tun hat, sondern mit den Gütermärkten. Kann man das so? Das kann man so sagen, ja. Und das ist auch ganz zentraler Punkt eben. Dieses nicht angemessen sein, eben die Brücke zur Quantitätstheorie besteht eben daran, dass man die Inflation hier nur von der Geldseite denkt und auch in einer ganz bestimmten Weise. Nämlich, dass hat man ja jetzt schon zum Thema die Bedeutung des fiktiven Kapitals für die kapitalistische Akkumulation. Und dieser Aspekt, der kommt in der Quantitätstheorie ja nicht vor. Also das wäre nochmal ein anderer Gesichtspunkt, der zu dem, was der Samuel kritisiert hat an diesem Ansatz. In diesen Gleichungen kommt Geld nur insofern vor, als es Gütern gegenübertritt, also Gütermarktwaren. 95% des Geldes, was unter Geldmenge figuriert, das tritt aber nicht irgendwelchen Autos, Waschmaschinen und was man sonst noch so an Gütern kauft gegenüber, sondern das bewegt sich in der Welt der Geld- und Kapitalmärkte und da entsteht dieses Geld auch. Und die Theorie, die abstrahiert aber davon, dass wir irgendwie so... Darf ich an der Stelle gleich mal einhaken? Hm? Ja, ich wollte dir eh das Wort geben, weil wir haben ja über diese Sache, diese Entwicklung beobachten wir ja in der Theoriebildung der Krise schon lange und haben auch in den 90er Jahren ja schon immer gesagt, also was da an den Finanzmärkten passiert, das ist ein Abheben von der Realwirtschaft, das ist eine Art und Weise, wie die kapitalistische Krise aufgeschoben wird. Und es gab ja immer unsere Erklärung war ja immer zu sagen, ja, das Geld, was da reingepumpt wird, das fließt nicht in die Gütermärkte. Würde es in die Gütermärkte fließen, wäre dann Inflation in Gang gesetzt, aber es fließt ja in die Vermögenswerte. Also es gibt diesen englisch-amerikanischen Ausdruck der Asset Inflation. Das ist eigentlich genau das, was ich jetzt noch anfügen wollte. Ich würde dir gerne geben, Peter. Ja. Ja, ich übernehme das Wort dann auch so gleich. Also gegen die Schaubilder, die du ja gezeigt hast, Ernst, könnte man ja genau diese Theorie der Asset Inflation einwenden. Ich erkläre dir am besten mal kurz, wie diese Asset Inflation funktioniert. Gemeint ist damit, dass die Inflation, dass schon eine Inflation stattfindet, aber eben nicht bei den normalen Gütermärkten, also nicht bei der Milch, die ich mir kaufe oder das Benzin, das ich mir kaufen will, sondern die findet nur in der Finanzsphäre statt. Also was teurer wird, sind sowas wie Aktien oder vielleicht auch Kreditzinsen und Wertgegenstände wie zum Beispiel Gold, auch Immobilien, leider. Und also praktisch alles, was auf den Finanzmärkten gehandelt wird als Vermögensgegenstände, die werden teurer, steigen im Wert, aber eben nicht die Güter des täglichen Gebrauchs. Und auch die normalen Investitionsgüter, die produzierenden Fabriken brauchen, die auch nicht, sondern wie gesagt nur das, was an den Finanzmärkten gehandelt wird. Es wird da auch ganz gern so eine Art Wassermetapher verwendet. Das heißt, man sagt so, wenn das Geld quasi Wasser wäre, dann würde das ganze Wasser, das sozusagen, also das Geld, das als Wasser quasi in den Markt gepumpt wird von den Zentralbanken, das fließt jetzt nicht über unsere Gütermärkte und schwemmt da praktisch alles davon, sondern das verdampft praktisch und geht in den Himmel der Finanzsphäre und ist also praktisch da in den Wolken sozusagen und treibt dort die Preise in die Höhe. Und das finden natürlich alle toll, weil wenn die Preise für die Finanzgüter hoch sind, das findet man schön. Also jedenfalls die Leute, die welche haben, die müssen die ja auch nicht verzehren, wie man halt täglich Brot essen muss oder was man halt so gern isst und so weiter. Sondern da fühlt man sich dann einfach nur reicher. Also wenn ich, was weiß ich, vor 10 Jahren Aktien gekauft habe und die jetzt dreimal so viel wert sind, bin ich dreimal so reich oder fühle mich jedenfalls so. Und deswegen ist eine Inflation da oben ganz toll. Das Einzige, wovor man dann eben immer Angst haben muss, ist, dass sozusagen die Wolken sozusagen irgendwann alles herabregnen lassen. Und dann ist das Geld halt da und dann haben wir sozusagen auch recht spontane Inflation, die uns auch wirklich drohen kann. Also ganz abgesehen von der, die wir im Moment haben. Das wäre sozusagen nochmal ein anderer Mechanismus, nochmal ein weiterer Mechanismus, der dann wirklich eine gigantische Inflation auslösen würde. Und vor der hat man dann immer mal Angst. Und man kann eben diese Asset Inflation, also die Inflation der Kapitalmarktgüter, der Wertpapiere, die kann man gewissermaßen als Hilfshypothese nehmen, um die Quantitätstheorie nochmal über die Runde zu retten. Indem man halt sagt, mit dieser Zusatzannahme erkläre ich sozusagen, warum in den letzten 30 Jahren halt keine gescheite Inflation da war, die sozusagen der Zunahme der Geldmenge entspricht, sondern ja, das hat alles verdunstet und schwebt da in den Wolken über uns. Ja, das war ja so eine ganz klassische Argumentation in der Krisentheorie, Bildung 90er, auch Nuller Jahre noch. Ernst, aber wir wissen und aus unseren internen Diskussionen, dass du das mittlerweile für verkehrt hältst. Ja, was ich nach wie vor natürlich für richtig halte, und das ist etwas, was versucht hat, dieses Theorem von der Asset Inflation auszudrücken, das ist, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen dieser Aufblähung der Finanzsphäre und dem dem Verschwinden der Inflation. Also wir haben eben in den 70er Jahren, das war in der einen Statistik zu entnehmen, auch in Deutschland, in allen Industrieländern extrem hohe Inflationsraten. Und in dem Augenblick, in dem die Regionomics anfangen und die Finanzmärkte anfangen abzuheben, in dem Rahmen sinkt die Inflation. Und diesen Zusammenhang, an dem halte ich natürlich fest, dass es da einen logischen Zusammenhang gibt. Was mir nicht schmeckt an dem Theorem, das ist diese Wassermetaphorik, die so davon ausgeht, Geld ist jetzt eben wie Wasser und es ist mal in der einen, mal in der anderen Sphäre. Das wird einfach der Art und Weise, wie Geld entsteht, nicht gerecht. Also zumindest nicht wie Geld in der im modernen Geldsystem entsteht. Das wäre vielleicht richtig gewesen auf der Ebene des Goldsystems, also wo eben einmal in die Welt gesetztes Geld nicht wieder verschwindet. Beim heutigen Geld ist ja alles Geld, Kreditgeld, was nur besteht und existiert in der Gestalt von Kreditbeziehung. Also Kreditbeziehung entweder zwischen den Zentralbanken und den Geschäftsbanken, das ist dann das Zentralbankgeld, oder die Kreditbeziehungen zwischen Geschäftsbanken und Nichtbanken, also Häusle, Bauer, Unternehmen und so weiter. Also immer Kreditbeziehungen. Da ist ein stetes Kommen und Gehen von Geld. Dieses Geld existiert auch nur in dieser Form und induziert dann andere Prozesse in der Realwirtschaft. Es gibt da nicht dieses Geld, das da oben ist in der Finanzsphäre, das kann nicht unmittelbar als Ganzes runterkommen, sondern die inflationäre Entwicklung, die sehe ich auch, und zwar auch auf der Geldseite, aber das wäre dann eher ein Mechanismus, der darüber funktioniert, dass eben es in der Finanzsphäre Entwertungsprozesse gibt und dieses Bankensystem in der Form nicht mehr funktioniert. Und dann tatsächlich die Zentralbanken als die einzige Instanz anfangen müssen, Geld direkt zu verteilen, Banknoten zu verteilen oder dergleichen. Also wo diese Kreditbeziehungen zerreißen und Geld dann tatsächlich so einen Zeichencharakter kriegt und eben diesen Kreditcharakter verliert. Das ist aber ein anderer Prozess und eine andere Übersetzungsform, als wir sie in diesem Theorem eben dieser Asset Inflation drin haben. Also da ist der Zusammenhang ein wesentlich indirekterer und dieses Geld wird dann auch eher als etwas Flüchtiges betrachtet, was es eben in der heutigen Realität auch ist. Also so wie Geldschöpfungsprozesse vonstatten gehen. Ich fasse nochmal zusammen, also die Kreditbeziehungen sind das Zentrale für dich bei der Geldschöpfung und da ist dann auch das Zerreißen der Kreditbeziehungen schon Ausdruck einer sich zuspitzenden oder einer beginnenden fundamentalen Krise des Geldes. Ich bringe das mal so ein bisschen auf den Punkt. Gleichzeitig hat aber das mit den Kreditbeziehungen, Samuel hat ja auch darauf hingewiesen, deswegen möchte ich da jetzt auch nochmal den Ball an Samuel zurückgeben. Du hast ja darauf hingewiesen, Samuel, dass es immer auch Kreditbeziehungen sind. Ne? Du hast gesagt, Geld wird nicht einfach Hubschrauber irgendwie abgeschmissen, sondern Geld entsteht dadurch, dass das Unternehmen oder auch Privatleute Kredite aufnehmen bei den Banken, weil sie etwas Bestimmtes vorhaben, Investition oder Konsum. Und die Geschäftsbanken wiederum, das Glied, ne, ist ja dann das Nehmen bei der Zentralbank Kredite auf, um das dann weiterzuleiten. Also es gibt hier immer auch Kreditbeziehungen. In dem Punkt, glaube ich, würdest du also durchaus mit Ernst mitgehen. Du hast aber, das weiß ich aus den vorangegangenen Diskussionen, ja noch eine etwas radikalere oder andere Auffassung, sagen wir mal, weil du hast mal formuliert, dass Inflation niemals auf der Geldseite anzusiedeln ist. Würdest du diese zugespitzte Aussage noch vertreten? Und wenn ja, kannst du es vielleicht ein bisschen begründen oder einfach auch nochmal erklären, wie du diesen Zusammenhang siehst? Ja, also das ist ja gewissermaßen die Umkehrung von dem, was Friedman postuliert hat. Friedman hatte ja gesagt, Inflation ist immer und überall ein monetäres Phänomen. Und da habe ich das mal umgedreht und gesagt, Inflation ist niemals und nirgendwo und niemals ein monetäres Phänomen. Das würde ich auch heute noch so unterschreiben, mit einer möglichen Einschränkung, einem Spezialfall, aber das ist eine Definitionssache. Da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Ich würde nochmal ganz kurz zur Asset Price Inflation zwei, drei Sätze sagen. Ich hatte ja eben erwähnt, dass ein fundamentales Problem bei der Quantitätstheorie ist, dass die Annahmen falsch sind, dass sie nicht der Realität entsprechen. Das wird ja begründet damit, dass die Ergebnisse richtig sind und solange man zu richtigen Ergebnissen kommt, wäre das ja kein Problem. Nun ist ja das Problem, dass die Ergebnisse empirisch auch nicht hinhauen. Das hat ja Ernst eben auch ganz gut veranschaulicht. Das Problem ist, dass die Antwort der gängigen VWL darauf häufig die ist, dass man die Erwartung der Ergebnisse im Nachhinein verändert. Das hat zum Beispiel auch Hans-Werner Sinn, den ja einige vielleicht hier kennen, neulich auch gemacht bei der Inflation, indem er gesagt hat, nein, die Geldmengenschöpfung, die erhöht nicht direkt die Inflation, sondern sie erhöht das Inflationspotenzial. Das schwingt ja auch wieder diese Idee mit, okay, die Inflation verlagert sich kurz in den Bereich der Vermögenswerte und irgendwann fliegt uns das alles um die Ohren und landet bei den Verbraucherpreisen. Ich halte den Begriff der Asset Price Inflation für ein bisschen schwierig. Was man sich merken sollte, wenn von Inflation gesprochen wird, dann wird grundsätzlich von der Verbraucherpreisinflation gesprochen. Heißt von dem durchschnittlichen Warenkorb, der vom Statistischen Bundesamt ermittelt wird. Und darin sind keine Vermögenswerte, das sind halt Verbrauchsgüter. Genau, das dazu, also so ein bisschen diese Haltung, moving the goalposts, ne? Also die Maßstäbe werden verändert, zusätzlich zu den eh schon von vornherein nicht ganz mit der Realität übereinstimmenden Annahmen, die getroffen werden. Genau, jetzt zu meiner These, die ja Norbert eingangs auch erwähnt hat. Man kann ja Inflation auf zwei Arten verstehen. Man kann das übersetzen mit Geldentwertung und mit Preisanstieg. Ich finde oder ich denke, die Übersetzung mit Geldentwertung ist ein Holzweg, weil man dann das Problem bei dem Geld selber sucht. Aber diese geminderte Kaufkraft vom Geld ist ja nur ein relatives Verhältnis und das weist ja nur darauf hin, dass Unternehmen ihre Preise anheben. Ich finde, was ein sinnvollerer Zugang ist, ist sich zu fragen, warum steigern Unternehmen ihre Preise? Was veranlasst sie dazu? Und wenn man das kombiniert mit der, also im Gegensatz zu den bisherigen Annahmen, der Realität eher entsprechenden Annahme, dass Unternehmen jederzeit versuchen, ihre Profitmargen zu erhöhen oder ja, zu maximieren, dann kommt man darauf, dass sich entweder eine Gelegenheit bietet für Unternehmen, ihre Profitmargen zu erhöhen, ohne von der Konkurrenz abgehängt zu werden. Also eine Verteuerung, eine Anhebung von Preisen für Güter, ohne dass sie jetzt zu teuer sind und von der Konkurrenz vertrieben werden. Und auf der anderen Seite, dass die Profitmargen auch die Profitraten geschmälert werden durch zum Beispiel Lieferengpässe. Und die Unternehmen das versuchen, mindestens auszugleichen, wenn nicht sogar noch höhere Profite zu erreichen. Deswegen würde ich sagen, für eine normale Inflation oder eine Inflation zum Beispiel, wie wir sie jetzt gerade erleben, aber auch die durchgängige Inflation. Genau, das findet halt alles auf einer realwirtschaftlichen Ebene statt. Da gibt es halt die Möglichkeiten, die Lohnkosten für Unternehmen erhöhen sich, was halt eine andere Ausdrucksweise ist für Gewerkschaften oder Arbeiterinnen und Arbeiter fordern höhere Löhne. Und das sind ja in der Bilanz der Unternehmen Kosten. Und die versuchen sie natürlich auszugleichen. Das machen sie halt, indem sie die Preise erhöhen. Und inwiefern die quasi dann diesen Lohnanstieg neutralisieren können, hängt halt davon ab, wie stark sind die Gewerkschaften, wie stark sind die Unternehmerverbände. Das nennt sich Faktorpreisinflation. Wenn sich die Kosten für Unternehmen erhöhen, ein Beispiel sind höhere Lohnkosten, ein anderes Beispiel sind gestiegene Rohstoffkosten oder jetzt auch die Lieferengpässe. Das sind ja alles zusätzliche Kosten, die da für Unternehmen entstehen und halt auch durch die Bank. Ne? Also für eine Vielzahl von Unternehmen, nicht für einzelne Unternehmen. Steuern auch ein Beispiel. Ein Einfluss auf die jetzige Inflation verschwindend gering, aber immer einen kleinen Einfluss hat ja auch zum Beispiel, dass die CO2-Steuer erstmals in Kraft getreten ist. Das ist aber eher so ein Anstieg von 0,3%, also jetzt nicht so maßgeblich. Genau, eine andere Möglichkeit ist halt, dass Unternehmen eine besonders große Marktmacht haben. Heißt, die können halt einfach ein Markup auf ihre Preise setzen, heißt, ihre Preise erhöhen letztendlich. Und das kann man zum Beispiel machen, wenn man halt eine ziemlich gute Stellung im Markt hat oder wenn man eine sehr gute Werbeindustrie hat, dass man irgendwie vermittelt, dass man so eine hohe Qualität hat, dass sie den Preisanstieg rechtfertigt, was Apple zum Beispiel die ganze Zeit macht oder auch viele andere Unternehmen. Genau, und es kann halt auch zu Situationen kommen, wo schlagartig durch irgendein Event zum Beispiel durch eine Pandemie, auf einmal der Bedarf nach einem bestimmten Gut extrem steigt und das Angebot nicht schnell genug hinterherkommt und deswegen die Preise für diese Güter hochgeboten werden. Ne? Also dann finden halt quasi Aktionen statt und dann wird halt darum geboten, wer an diese knappen Güter kommt. Ein gutes Beispiel sind ja Masken zum Beispiel oder Beatmungsgeräte. Das können wir alle mit beobachten. Die eine Einschränkung, die ich vielleicht machen würde und weswegen man vielleicht unter Umständen von einer Geldentwertung sprechen könnte, also ich würde es dennoch nicht tun, wäre aber das Phänomen der Hyperinflation. Das ist nämlich meiner Meinung nach, und ich glaube, da ist, bin ich mir auch mit Ernst einig, sind wir uns einig, dass das nochmal ein ganz anderes Phänomen ist. Und da ist, also Hyperinflationen haben auch in verschiedenen Ländern verschiedene Ursachen, aber ein Merkmal, was sich durch diese ganzen länderspezifischen Fälle durchzieht, ist halt die Verschuldung in Fremdwährung. Das heißt, die Abwertung der eigenen Währung und also Auslandskredite, die man hat, Kredite, die man als Land nimmt, die man in ausländischer Währung, also nicht in der eigenen Währung, begleichen muss, mit gleichzeitiger Abwertung der inländischen Währung. Dadurch kann eine Spirale entstehen, wodurch es dann zu einer Hyperinflation kommt. Das wäre halt so ein Sonderfall. Das hat natürlich nichts mit unserer jetzigen Situation zu tun. Das können wir uns vielleicht auch in der Diskussion später nochmal genauer anschauen, wenn jemand Fragen hat zu Hyperinflation, wie das aussieht. Genau, ich würde jetzt gerne Ernst vorher nochmal die Möglichkeit geben, ein paar Dinge zu sagen, weil genau, du hast ja einen Ansatz der Geldentwertung, der noch ein bisschen anderer Zugang ist. Ich will den Ablauf nicht stellen, aber ich hätte da zwei Punkte, auf die ich mal hinweisen wollte. Ja. Bitte, ja. Und zwar... aus dieser Diskussion, die wir jetzt hatten, also sind mir zwei Formulierungen besonders hängen geblieben. Und ich glaube, die weisen auch sozusagen jeweils auf die beiden Inflationstypen hin, weil ich glaube, es gibt grundsätzlich zwei verschiedene. Und zwar das eine ist der Ausdruck Faktorpreiserhöhung, von denen du gesprochen hast, Samuel, weil ich glaube, die Inflation, mit der wir es ganz aktuell zu tun haben, das ist im Prinzip nichts anderes als eben so eine Faktorpreiserhöhung. Und die Faktoren sind halt die gestiegenen, also primär die gestiegenen Energiepreise und eben die, die schwer gestörten Lieferketten, die das jeweils verteuern und deswegen, also die das, ja, die Produktion wirklich auch verteuern und erschweren und dadurch auch eben zu den aktuellen Teuerungen führen, mit denen wir uns herumschlagen müssen. Ich denke, die andere Form von Inflation, die uns auch droht, wenn auch nicht aktuell, aber auf Dauer und die dann wahrscheinlich auch zu einer Hyperinflation führen wird, die wir, ich fürchte, irgendwann auch werden erleben müssen, ist das Reißen der Kreditketten. Also ich denke, das ist eine zentrale Formulierung, die du ja ernst verwendet hast. Und das ist natürlich sehr unglaublich abstrakt. Ich glaube, das müsste nochmal erklärt werden. Ich weiß jetzt nicht, ob wir das jetzt schaffen, aber wir müssen, glaube ich, irgendwie auch für die Zuhörer ein bisschen auf die Kette kriegen, sozusagen zumindest so eine Art Idee vom Grundmechanismus zu bekommen. Oder wir müssen versuchen, das irgendwie zu vermitteln. Ich hoffe, ich verlange jetzt nichts Unmögliches. Also darauf wollte ich auch hinaus. Ich wollte so ein bisschen polemisch zuspitzen, zu ernst sagen. Du hast jetzt eben gesagt, ja gut, was wir aktuell erleben, ist diese Inflation, die ausgelöst wird durch realwirtschaftliche Faktoren, Lieferketten etc. pp., Energiepreise. Und das ist die eine Sache. Und die andere Form der Inflation, die Hyperinflation, die dann mit dem Geldmedium, beim Geldmedium ansetzt, also beim Geld selber, davon kann gerade gar nicht die Rede sein. Das heißt, würdest du jetzt sagen, na gut, das verläuft sich wieder und ansonsten ist mit der Hyperinflation gar nicht zu rechnen? Natürlich nicht. Also das ist ja eigentlich auch der Typus von also Inflation, die von der Geldseite ausgehen, der Typus, den Krisistheoriebildung eigentlich immer im Auge hatte. Das ist auch das, was dieses Theorem von der Asset Inflation im Hinterkopf hat. Also ich würde das nach wie vor sehen und anders als der Peter halte ich das auch nicht für ferne Zukunftsmusik, sondern für ziemlich massives Krisenpotenzial, was sich da schon zusammenbraut im Augenblick. Also Reißen von Kreditketten, weiß nicht, ob das wirklich so abstrakt ist, das hat man ja ein Stück weit gesehen in der Finanzkrise von 2008, was das heißt. Das heißt, dass eben Banken einander nicht mehr Kredite gewähren. Das heißt, dass möglicherweise eben auch Geschäftsbanken bankrott gehen und eben diese Dynamik Geldschöpfung über die Geschäftsbanken nicht mehr funktioniert. Also dieser ganze Mechanismus, der ja heute auch schon nur gestützt funktioniert, indem eben die Zentralbanken den Geschäftsbanken zu niedrigsten Zinsen oder eben auch negativen Zinsen eben Kredite gewähren und hier eben dieser Mechanismus der Bildung eben von Kreditketten, von fiktivem Kapital durch die Zentralbanken gestützt die letzten Jahre gelaufen ist. Und wenn die jetzt eine Zinswende machen, wenn die bei Sinnen sind, müssen sie es aussitzen. Sie tun es aber nicht. Insofern kann das den nächsten Finanzmarktcrash auslösen. Einfach der eigentlich durchaus überfällig ist. Also die Corona-Krise war eine schwere Belastung. Da hat man ja totalen Schiss gehabt, dass die Weltwirtschaft kollabiert und dass es einen Finanzmarktcrash gibt. Deswegen hat man ja noch einmal diese Niedrigzinspolitik verschärft und diese Aufkaufprogramme gestartet, wo also diese Geldmengenexplosion eben noch einmal auf eine neue Stufenleiter gehoben wurde. Das war eine, die systemimmanente Antwort auf die Situation da noch einmal die Dosis zu steigern. Und wenn Sie jetzt das umkehren, dann kann das zu Crash führen. Also der letzte Crash, der von den amerikanischen Immobilien Boom damals ausging, da hatte ja auch mit zum Auslöser, dass eben die Zentralbanken die Zinsen gesteigert hatten, die Leitzinsen. Also das ist ein Mechanismus, da sehe ich dann eigentlich die heutige Krise und die Inflationierung eher als der Anlass, der dann den eigentlichen nächsten Krisenschub produzieren kann oder zum Auslöser werden kann. Insofern bin ich da nicht so sicher, dass wir da Fragen haben, die wir in 10 Jahren noch in derselben Weise erörtern werden wie heute, sondern dass da möglicherweise relativ schnell massive Einbrüche kommen können. Ich lege mich nicht auf ein Datum fest, aber ich nehme die Gelegenheit mal wahr, weil jetzt einige Fragen im Chat aufgetaucht sind, die Diskussion im Plenum zu eröffnen. Wenn jetzt nicht einer von euch dreien noch sagt, nee, ich muss jetzt noch ganz dringend irgendwas loswerden. Ich würde vielleicht versuchen, ganz kurz die Grundproblematik darzustellen, die bei uns vielleicht noch ein bisschen implizit ist und die ich versuchen würde, gerne im Publikum mitzuteilen. Ich hoffe, ich verhebe mich jetzt nicht. Und zwar ist diese Idee mit dem Reißen der Kreditketten und warum dann alles über uns zusammenbricht, wenn das passiert, also wenn das mit den Krediten nicht mehr weitergeht. Ich fange mal ganz klein bisschen bei Adam und Eva an. Ich hoffe, das wird jetzt nicht zu ausschweifen. Also das Grundproblem, über das wir bei Krisis ja schon lange diskutieren, ist, dass sozusagen in der produzierenden, wie nennen wir das, beim fungierenden Kapital, manche nennen das auch Realökonomie oder das produzierende Gewerbe, also Industrie und auch Dienstleister, dass da das Kapital eigentlich nicht mehr genug Gelegenheit hat, sich zu vermehren. Also Geld will ja zu mehr Geld werden, das nennt man dann Kapital. Und dann ist es normalerweise so, dafür für größere Projekte braucht man dann auch manchmal Kredite. Wenn man zum Beispiel Eisenbahnen bauen will oder andere große Sachen, dann braucht man Kredite. Und dann ist die Idee, diese produzierenden Betriebe machen halt ihre Profite und einen Teil des Profits müssen sie halt an den Kreditgeber zurückbezahlen, in Form von Zinsen an den Kreditgeber zurückzubezahlen. Und mit den normalen Einkünften wird dann auch der Kredit selber zurückbezahlt und dann ist alles wieder ausgeglichen und alles ist gut. Das funktioniert schon seit Jahrzehnten nicht mehr, sondern faktisch wird unsere Wirtschaft eigentlich nur noch durch ständig neue Kredite am Laufen gehalten, für die gar nicht mehr so viel produziert wird. Also sozusagen von den fungierenden Kapitalen oder in der sogenannten Realökonomie wird gar nicht mehr so viel Profit gemacht, um diese ganzen Zinsen zurückzuzahlen. Was wir jetzt eigentlich haben, ist eigentlich eine ständige Kette von Umschuldungen, wie man das alltagssprachlich nennt, oder wie wir das in unseren Untersuchungen nennen. Wenn Kredite aufgenommen werden, dann wird im Grunde in der Hoffnung auf künftige Kredite, auf künftige Werterzeugung, wird praktisch auf künftige Produktion und Werterzeugung zurückgegriffen, die man quasi in die Gegenwart holt und heute schon ausgeben kann. Also wirklich, ich versuche es nur ganz, ganz knapp darzustellen. So, und wenn, das heißt, wir haben jetzt also praktisch eigentlich noch eine fiktive Wertschöpfung in der Kreditsphäre. Und wenn die abreißt, dann verschwindet auf einmal die gesamte Kaufkraft, die wir haben, dann können die Betriebe nicht mehr produzieren. Dann haben wir eine Krise, die auch mit einer Hyperinflation einhergeht. Jetzt habe ich versucht, das wirklich ganz kurz zusammenzufassen. Und ich glaube, die Differenz zwischen mir und Fritz ist jetzt eigentlich nur noch, dass ich sage, ja, wir sind uns einig, wir sind aus dem Fenster gefallen und knallen irgendwann auf den Boden auf. Bloß ich gehe davon aus, dass wir noch im 20. Stock sind. Und Ernst meint, naja, wir sind jetzt wahrscheinlich im 2. Stock. So, also, okay. Das versuche ich jetzt mal zusammenzufassen. Jetzt bin ich losgeworden, was ich noch sagen wollte. Ja, danke Peter. Ich glaube, meine Interpretation eurer Differenz ist jetzt, glaube ich, weniger eine zeitliche, als dass da schon auch nochmal die Kategorien etwas anders, also andere Kategorien zugrunde liegen oder nochmal eine andere theoretischer Blick auf das Phänomen, was jetzt nicht am Grundsätzlichen ändert, aber doch bestimmte Parameter verändert. Ich will das jetzt gar nicht nochmal aufgreifen. Das kommt vielleicht noch in der Diskussion. Also dann nicht nochmal die theoretische Diskussion dazu aufmachen, sondern gleich in die Diskussion, in die Publikumsdiskussion gehen, und dann können solche Fragen ja auch nochmal beantwortet werden.